Nonaginta du, dicere. Verbum, verbi, das gesprochene Wort, der Redeteil, der Ausspruch, das Wort. Verba facere, sprechen, reden. Proverbium, das Sprichwort. The proverb. Vox, vocis, feminine. Die Stimme, der Laut, der Ruf, das Wort, die Rede. Vocare, rufen, nennen. Vocabulum, vocabuli. Die Benennung, das Wort. Die Vokabel. Advocare, herbeirufen. Evocare, herausrufen, aufrufen. To evoke, convocare. Zusammenrufen, versammeln. Provocare, hervorrufen, auffordern. To provoke. Nomen, nominis, neutrum, der Name, das Wort, der Titel, die Bezeichnung. Cognomen, der Beiname. Praenomen, der Vorname. Nominare, nennen, ernennen. Nominatim, nominatim. Namentlich, mit Namen. Lingua, linguae. Die Sprache, die Rede. Dicere, dico, dixi, dictum. Kurzes über dictum. Langes bei dixi. Und dicere. Sagen, ernennen, festsetzen. Ars dicendi. Ars dicendi. Die Redekunst. und die Tzaddikim, sozusagen. Contradictory. Widersprechen. Diktum. Diktum. Dikti. Wort, Ausspruch. Diktio, Diktionis, Feminin, die Sprechweise, der Vortrag. Diktare, diktieren. Indicare, Ansagen, Ankündigen. Indicium, Indici, die Aussage, das Kennzeichen, die Anzeige. Index, Indikis. Der Anzeiger, das Verzeichnis. Indicare, anzeigen, ankündigen. Condicio, conditionis, feminin. Die Verabredung, die Bedingung, Condition. Loqui, loquor, locutusum, locutusum, locutusum. Sprechen, reden. Loquax, loquacis. Schwatzhaft. Alloqui, anreden, colloqui, sich unterhalten. Colloquium, colloquium, colloqui, die Unterredung, die Unterhaltung. Eloqui. Eloqui. Aussprechen. Eloquenz. Eloquenz. Eloquenz. Eloquentis. Eloquenz. Eloquentis. Eloquenz. Eloquentis. Beredet. Eloquent. Eloquentia, eloquentia, beredsamkeit, eloquence, fari, for, fatus sum, sprechen, feierlich verkünden. Fee. Das Wort Fee ist abgeleitet aus dem Fari. Fairy. Fari. For. Fatusum. Infandus, infandus, infanda, infando, unsagbar, unersprechlich, grässlich, infandus, infanda, infando. Vielleicht so für Infamous? Also wahrscheinlich Infamous. Facundus. Facunda. Facundo. Berit. Als Plauderer. Facundia, Facundia, Beredsamkeit, Fabula, Fabula, die Fabel, das Gerede, Fable. Fateri, fatur, fassus sum, kuntun, eingestehen, confiteri, confitur. Confessus sum. To confess. Eingestehen. Bekennen. Schuld bekennen. Profiteri, profiteri, profiteri, profiter, Professus sum. Offen bekennen, verheißen. Konfession. Nisus, confession. Confitere. Sentire. Seine Meinung äußern. Unter anderem natürlich. Sein Gefühl äußern, seine Meinung äußern. Sententia. Sententia. Die Meinung, die Meinungsäußerung. Sentence. Inquit. Sagte er. Eingeschoben. Aio. Ait. Aiunt. Aiebam. Sagen, bejahen, behaupten. Firmare. Affirmare. Bekräftigen, versichern. Affirmare. Als gewiss behaupten. Bejahen. Confirmare. Behaupten. Beweisen. Versichern. To confirm. Durch Gründe beweisen, versichern. Obtenere, obtenio, obtenui, obtentum. Behaupten, nachdrücklich. Ob entgegenhalten heißt es eigentlich, gell? Ja. Contendere. Contendo. Contendi. Contentum. Auch wieder behaupten. Contend that. Ja, funktioniert. Negare. Verneinen, leugnen. To negate. Concedere. Zugestehen, zugeben, concede. Urare. reden, sprechen. To orate, später bitten. Ratio, rationis, feminin, die Rede. The oration. Orator, oratoris, oratoris, oratoris, der Redner, der Sprecher. Sermo, sermonis, maskulin, das Gespräch. Die Rede. Sermon. Sermo Patrius. Die Muttersprache. Sermo Quotidianus. Die Alltagssprache. Rostra, rostra, rostrorum, rostrorum, die Rednerbühne. Mit Schiffsschnäbeln geschmückt. Rostra, rostrorum. Desserere, desserere, desserere, desserui, desertum, auseinandersetzen, erörtern, dissertation. Desserre, desserro, desserrui, desertum. Oder desertum. Desertus. Na, desertum, definitiv. Desertus, deserta, desertum. Berit. Klar, wissenschaftlich. Disputare. Erörtern, wissenschaftlich erörtern. To dispute. Disputation. Disputation. Ah, Disputation. Exponere. Auseinandersetzen. Mitteilen. Position. Deklarare. Deutlich machen. Erklären. Explanare. Erklären, ausdeuten. To explain. Explicare. To explain. Explicare. Entwickeln. Erörtern. To explicate. Nuntiare. Verkünden, melden. Romam nuntiator. In Rom trifft die Meldung ein. Nach Rom wird verkündet eigentlich, oder? Nuntius Nunti. Der Bote, die Botschaft, die Nachricht. Nuntium Afferre. Nachricht bringen. Denunciare. Ankündigen, erklären. Denounce. Enunciare. Aussagen. Ausplaudern. Pronunciare. Verkünden, förmlich. To pronounce. Pronounce you man and wife. Pronunciare. Renunciare. Renunciare. Renunciare. Amtlich anzeigen. Aufkündigen. To renounce. Certiorum facere de benachrichtigen von Certiorum facere de bello. Benachrichtigen über den Krieg. Referre. Berichten. Vortragen. Pflichtgemäß und amtlich. To refer. Narrare. Narrare. Narrare. Narrare. Kundtun. Erzählen. To narrate. Rumor. Rumores. Rumores. Maskulin. Die Gerede, das Gerede, die, das Gerücht, der Ruf. The rumor. Clamare. Schreien, laut rufen. Klammer, klamorisch, neutrum. Das Geschrei. Klammer. Klamorum tollere. Ein Geschrei erheben. Akklamare. Zurufen. Konklamare. Zusammenrufen. Laut rufen. Deklamare. Laut hersagen. Deklamieren. To declaim. Proklamare. Laut rufen. Schreien. Proclaim. Proklamieren. Takere. Takio. Takui. Schweigen. Verschweigen. Tacitus. Tacito. Tacito. Verschwiegen. Schweigend. Tacit. Taciturnus. Taciturna. Taciturn. Schweigsam. Wortkarg. Silere, silio, silui. Schweigen, still sein. Silent. Gegensatz zu sonare. Wird oft für Dinge gebraucht. Silentium. Silenti. Silence. Schweigen. Stille. Ruhe. Silentio, präterire. Mit Stillschweigen übergehen. Mutus, muta, mutum. Stumm, still. Mute. Appellare. Anreden, benennen. Interpellare. Unterbrechen. Mit Fragen stören. To interpellate. Salutare. Grüßen. Begrüßen. Cicero Attico salutem. Cicero Attico salutem dicit. Grüßt. Begrüßt. Cicero gibt Attico seinen Gruß. Spricht Attico seinen Gruß aus. Salve. Willkommen. Lebe wohl, beim Kommen und Gehen benutzt. Awe. Sei gegrüßt. Heil. Vale, lebe wohl, nur beim Abschied.